Wir gaben bereits Musa die Schrift, so sei nicht im Zweifel über die Begegnung mit ihm, und machten sie zu einer Rechtleitung für die Kinder Israels.